Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Flüchte du Rapper, ja, flüchte du Hater. Bleibst du etwas länger, komm die Kettensäge später. Ich zerstückel dich, deine Fresse wird poliert. Ich rasiere dir deine Fresse mit Schmirgelpapier. Alle wollen den King aus dem Thron werfen. Schauen sie in den Spiegel, hinterlassen sie nur Scherben. Ihr müsst sterben, ihr gebt mir auf den Sack. Denn ich bin der Einzige, der unter euch das Sagen hat. Ich mach Rosch alle platt, du willst ein Rapper sein. Du bist unterste Schublade, denn du kannst nicht freestylen. Ich bin Hardcore, ihr merkt es schon. Ja, ich sage nicht Hurensohn, doch ich kenne deine Mom. Du bist ein Mann, das musst du mir beweisen. Gib mir eine Schere, um die Männlichkeit jetzt abzuschneiden. Oh, jeder macht doch hart, aber keiner ist es wirklich. Ich bin es auch nicht, aber textlich. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Rap ist mein Gewehr, womit ich euch alle töte. Jeder Rhyme, jede Line ist eine Patrone. Du willst sehen, wie ich dich erschieße. Rapper zwing ich in die Knie und genieße jede Qual, jede Folter, denn ich bin vor euch ein Poltergeist, der es zu schätzen weiß, dass ihr meine Opfer seid. Tut mir leid, wie gemein. Ich mein deine Freundin, die schon wegen mir schreit, denn die Erde brennt wieder, doch ich bin gepanzert. Ich strecke alle Lieder mit nur einem Satz Spaß. Das ist Karlsruhe, Junge, hinterlässt du die Spuren. Junge, sieht man durch die Kugel eine tiefe, unblutende Wunde. Die Hunde bellen, das ist ihr Killerinstinkt, weil jeder Hater, der was sagt, aus der Fresse springt. Sie wittern ihre Fährte, ich bin ihr Gefährte und kein möchte gern Gangster, doch ich bin pure Härte. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren.